Viertens, Verdauung. In der Verdauung geschieht etwas sehr Ähnliches wie bei der Atmung. Durch das Atmen nehmen wir Umwelt auf, assimilieren sie und geben das Nicht-Assimilierbare wieder ab. Das Gleiche geschieht bei der Verdauung, wobei der Verdauungsprozess jedoch tiefer in die Stofflichkeit des Körpers hineinreicht. Der Atem wird durch das Luftelement beherrscht. Die Verdauung gehört zum Erdelement, ist materieller. Im Gegensatz zur Atmung fehlt der Verdauung der klare Rhythmus. Die Rhythmik der Einverleibung und Ausscheidung von Nahrungsstoffen verliert im trägen Erdelement ihre Klarheit und Schärfe. Die Verdauung hat ebenfalls eine Ähnlichkeit mit den Gehirnfunktionen, denn das Gehirn bzw. das Bewusstsein verarbeitet und verdaut die nicht stofflichen Eindrücke dieser Welt, denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. In der Verdauung müssen wir die stofflichen Eindrücke dieser Welt verarbeiten. So umfasst also die Verdauung die Aufnahme der Außenwelt in Form von stofflichen Eindrücken, die Unterscheidung von zuträglich und unzuträglich, die Assimilierung der zuträglichen Stoffe, die Ausscheidung der unverdaubaren Stoffe. Bevor wir uns näher mit den Problemen, die bei der Verdauung auftreten können, befassen, ist es nützlich, einen Blick auf die Symbolik der Nahrung zu werfen. An den Nahrungsmitteln und Speisen, die ein Mensch bevorzugt oder ablehnt, lässt sich schon viel erkennen. Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Es ist eine gute Übung, das Auge und das Bewusstsein so zu schärfen, dass sie auch in den alltäglichsten und gewohntesten Abläufen die Zusammenhänge erkennen, die hinter den niemals zufälligen Erscheinungsformen liegen. Wenn ein Mensch auf etwas Bestimmtes Appetit hat, so liegt darin der Ausdruck einer ganz bestimmten Affinität und ist dadurch eine Aussage über ihn selbst. Wenn etwas nicht nach seinem Geschmack ist, so ist diese Antipathie genauso interpretierbar wie eine Entscheidung in einem psychologischen Test. Hunger ist Symbol des Habenwollens, des Hineinnehmenwollens, ist Ausdruck einer bestimmten Gier. Essen ist Befriedigung des Wollens durch Integration, durch Hineinnahme und Sättigung. Hat jemand Hunger nach Liebe, ohne dass dieser Hunger adäquat gestillt wird, so taucht er als Hunger nach Süßigkeiten wieder im Körper auf. Heißhunger auf Süßigkeiten und Naschereien ist immer Ausdruck von nicht befriedigtem Liebeshunger. Die Doppelbedeutung der Worte süß und naschen wird sehr anschaulich, wenn wir von einem süßen Mädchen sprechen, das man am liebsten vernaschen würde. Liebe und Süßigkeit gehören eng zusammen. Naschsucht bei Kindern ist ein deutliches Indiz dafür, dass sie sich nicht genügend geliebt fühlen. Eltern protestieren gern zu schnell gegen eine solche Möglichkeit, mit dem Hinweis, dass sie doch alles für ihr Kind täten. Doch alles tun und lieben sind nicht zwangsläufig das Gleiche. Wer nascht, sehnt sich nach Liebe und Bestätigung. Dieser Regel kann man getrost mehr vertrauen als der Selbsteinschätzung seiner Liebesfähigkeit. Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder mit Süßigkeiten überhäufen und dadurch kundtun, dass sie nicht bereit sind, ihrem Kind Liebe zu geben und ihm deshalb auf einer anderen Ebene einen Ausgleich anbieten. Menschen, die viel denken und intellektuell arbeiten, haben ein Verlangen nach salziger Nahrung und herzhaften Speisen. Stark konservativ eingestellte Menschen bevorzugen konservierte Nahrung, speziell geräuchertes, und mögen starken Tee, den sie bitter trinken, allgemein gerbsäurehaltige Nahrung. Menschen, die gut gewürztes, ja sogar scharfes Essen bevorzugen, zeigen an, dass sie auf der Suche nach neuen Reizen und neuen Eindrücken sind. Es sind Menschen, die die Herausforderungen lieben, auch dann, wenn sie manchmal schwer verträglich und schwer verdaubar sind. Das ist ganz anders bei den Personen, die Schonkost essen. Kein Salz, keine Gewürze. Diese Menschen schonen sich vor allen neuen Eindrücken. Sie gehen angstvoll allen Herausforderungen aus dem Weg, haben Angst vor jeder Konfrontation. Diese Angst kann sich bis zur Breinahrung des Magenkranken steigern, über dessen Persönlichkeit wir bald genauer sprechen werden. Breinahrung ist Babykost, was deutlich zeigt, dass der Magenkranke regrediert ist in die Undifferenziertheit der Kindheit, in der man weder unterscheiden noch zerlegen können muss und sogar auf das ach so aggressive Zubeißen und Zerkleinern der Nahrung verzichten darf. Er vermeidet, harte Kost zu schlucken. Besondere Angst vor Gräten symbolisiert Angst vor Aggressionen. Angst vor Kernen zeigt Angst vor Problemen. Man will dann ungern bis auf den Kern der Dinge stoßen. Doch auch dazu gibt es eine Gegengruppe, die Makrobiotiker. Diese Menschen suchen die Probleme. Sie wollen um jeden Preis den Kern der Dinge erfahren und sind daher offen für harte Kost. Das geht so weit, dass sogar eine Ablehnung der problemlosen Bereiche des Lebens spürbar wird. Bei den süßen Nachspeisen fordern sie noch etwas, wo man fest zubeißen kann. Damit verraten die Makrobioten eine gewisse Angst vor Liebe und Zärtlichkeit, beziehungsweise die Schwierigkeit, Liebe anzunehmen. Einige Menschen schaffen es sogar, ihre Konfliktfeindlichkeit so ins Extrem zu treiben, dass sie schließlich auf einer Intensivstation intravenös ernährt werden. Dies ist zweifellos die sicherste Form, ohne Eigenbeteiligung konfliktfrei dahin zu vegetieren.